Um die Wachstumschancen nutzen zu können, müssen Hindernisse ausgeräumt werden. Beispielsweise ein geringer Mechanisierungsgrad, fehlender Zugang zu Krediten, geringes Know-how der Bauern, ungeeignete Grundbesitzsysteme und schwache Eigentumsrechte, vor allem bei Bäuerinnen und Unternehmerinnen, urteilt der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, Akinwumi Adesina. Zudem kann die Digitalisierung in Afrika viel bewirken und für Wettervorhersagen oder für bessere Vermarktungswege sorgen oder über digitale Plattformen die gemeinsame Nutzung von Maschinen ermöglichen und vieles mehr. Gilt schon für Europa, dass Techniksprünge enorme Fortschritte in der Landwirtschaft auch und gerade im Sinne der Nachhaltigkeit erzielen könnten, hat das in Afrika erst recht großes Potenzial. Das alles einzuführen, zu verbreiten und zu ändern, ist zweifellos keine einfache Aufgabe. Auch dürfte die Versuchung angesichts eines rasanten Bevölkerungswachstums in Afrika groß sein, die Anbauflächen zu erweitern und Savannen und Wälder unter den Pflug zu nehmen. Doch selbst in Afrika existieren Möglichkeiten, biodiversitätsfreundliche Anbaumethoden zu wählen, wie ein Beispiel aus den Tropen Tansanias zeigt. In den Chaga Home Gardens am Kilimanjaro wird seit Jahrhunderten sogenannter Agroforstanbau betrieben. Mitten im Bergregenwald sind Gärten entstanden. Viele große Urwaldbäume stehen noch. Unter ihnen wachsen Bananen, Kaffee, Gemüse, Heil- und Würzkräuter, Kudung dient als Dünger. Von oben sind die Gärten gar nicht zu sehen. Der Regenwald wirkt geschlossen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Der Bestand und die Vielfalt an Vögeln, Fledermäusen oder Heuschrecken ist dort fast so groß wie im benachbarten, unbebauten Wald. Die Böden erweisen sich als stabil, werden nicht ausgewaschen. Und die Menschen haben ein hinreichendes Auskommen. Armut ist selten. Es geht also vor allem um die Stärkung der kleinbäuerlichen Strukturen, um naturfreundliche Anbaumethoden, um bessere Maschinen, manchmal um das Rückbesinnen auf alte Traditionen, nicht um ein Mehr an großen Monokulturen.